4. Und hier noch eine Verkehrsmeldung. Nichts geht mehr auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Wegen Schnee und Eis gibt es voraussichtlich bis morgen früh keinen Flugverkehr. Wenn Sie einen Flug von Berlin in eine andere Stadt Deutschlands gebucht haben, können Sie auf den Zug umsteigen. Ihr Flugticket wird dann in eine Zugfahrkarte umgetauscht. Und hier noch eine Verkehrsmeldung. Nichts geht mehr auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Wegen Schnee und Eis gibt es voraussichtlich bis morgen früh keinen Flugverkehr. Wenn Sie einen Flug von Berlin in eine andere Stadt Deutschlands gebucht haben, können Sie auf den Zug umsteigen. Ihr Flugticket wird dann in eine Zugfahrkarte umgetauscht.